Kapitel 13. Der Bund zwischen dem Vater und dem Sohn. Ich werde euch in diesem Kapitel noch mehr Beweise dafür bringen, dass der neue Bund zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus, geschlossen wurde. Der erste Beweis ist, dass nicht ein einziger Schreiber des Neuen Testaments davon spricht, dass Christen in direkten Bund mit Gott gebracht wurden. Als Gott einen Bund mit Israel schloss, wussten sie ganz genau, was passierte. Es gab eine Zeremonie, das Besprengen mit Blut, die Bedingungen wurden ihnen ganz klar dargelegt und sie antworteten bestätigend auf den Bund. Nirgends im Neuen Testament sehen wir solch eine Zeremonie oder einen Akt in Zusammenhang mit dem neuen Bund. Das erste Mal, dass im Neuen Testament der neue Bund überhaupt erwähnt wird, ist, als Jesus ihn beim letzten Abendmahl vor seiner Kreuzigung ankündigt. An diesem Abend gab es keine Zeremonie, kein Vergießen von Blut und keine Antwort wurde von seinen Jüngern verlangt. Es geschah eine simple Ankündigung von dem, was passieren würde. Wenn Gott den Bund direkt mit uns Christen gemacht hätte, dann hätte es eine Zeremonie oder einen Akt und eine Antwort gegeben. Irgendwo hätten irgendwelche Christen Teil davon sein müssen, und zwar als Repräsentanten aller Christen, die diesem neuen Bundes zugehören. Aber das ist nie geschehen. Deshalb glaube ich, dass Gott niemals einen direkten Bund mit uns geschlossen hat. Stattdessen machte er ihn mit seinem Sohn Jesus, und wir wurden durch Glauben darin eingeschlossen. Das mag dir unwichtig erscheinen, aber es ist sehr wichtig, weil der Bund festlegt, wie Gott sich zu uns verhält und wie wir uns zu ihm verhalten. Da er mit Jesus geschlossen wurde und wir durch Glauben Teil davon sind, ist alles, was wir tun müssen, zu glauben, dass wir in Christus sind, und jede einzelne Wohltat, jeder Nutzen des Bundes, gehört uns. Ich werde dies später noch genauer erklären, der nächste klare Beweis ist in Offenbarung 11, 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel, und es entstanden Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und großer Hagel. Hier sehen wir, dass die Lade des Bundes nun im Himmel ist. Wenn der Bund direkt zwischen Gott und uns, der Gemeinde, geschlossen worden wäre, dann hätte Gott uns die Lade des Bundes geben müssen. Aber da der Bund zwischen Gott und Jesus ist, ist die Lade nun im Himmel. Hebräer 9, 11-12 beschreibt ganz klar die Zeremonie im Himmel. Als aber Christus kam als ein Hohepriester der zukünftigen Güter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Diese Verse sprechen von dem Inkraftsetzen des neuen Bundes, was Jesus Christus, unser Hohepriester, tat. Sie erzählen vom vollkommeneren Zelt, das nicht mit Händen gemacht wurde und nicht von dieser Schöpfung ist. Jesus selbst trat, nach seinem Tod am Kreuz, mit seinem eigenen, vollkommenen Blut in den Himmel ein und besiegelte den neuen Bund zwischen Gott und sich selbst ständig. Der dritte Beweis ist zu finden im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, 10. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Wir müssen verstehen, dass Jesus in einer hebräischen Kultur lebte, wo man Bünde verstand. Die Art, wie Jesus seinen Vater hier anspricht, ist nicht eine normale Vater-Sohn-Konversation. In der hebräischen Kultur gehörte nicht alles, was des Vaters war, auch dem Sohn. Er konnte nur sein gesetzliches Erbteil einfordern. Jesus sagt hier, dass alles, was Gott gehörte, auch ihm gehörte. Das ist ganz klar Bundsprache. Wenn zwei Personen einmal in den Bund miteinander getreten waren, gab es keine Trennlinien mehr bezüglich was wem gehörte. Da der neue Bund vor Grundlegung der Welt war, konnte Christus zu seinem Vater sagen, dass alles, was ihm gehörte, auch Gottes Eigentum war, und alles, was Gott gehörte, war auch Jesu Eigentum. Vielleicht sagst du, na ja, Jesus war Gott, deshalb ist klar, dass alles, was dem Vater gehörte, auch ihm gehörte. Warte einen Moment, mein lieber Freund. Jesus betete dieses Gebet, als er auf der Erde lebte. Er griff nicht auf seine Gottheit zurück, sondern lebte als Mensch. Sieh dir diese Schriftstelle in Philipper 2, 7 an. Sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechts annahm und den Menschen ähnlich wurde. Im griechischen Originaltext steht, er machte sich selbst leer, Kino. Weil Jesus sich selbst all seiner Gleichheit mit Gott entleerte, gehörte nicht alles, was dem Vater gehörte, auch ihm, einfach weil er Gott war. Es gehörte ihm, weil sie in einen ewigen Bund eintraten, von Anbeginn der Welt, einfach aus Liebe zu dir und mir. Der Prophet Jesaja. Die verschiedenen Propheten des Alten Testaments konnten Blicke auf den neuen Bund werfen. Wir sahen vorher, dass Jesus auf dem Weg nach Emmaus über sich selbst und den neuen Bund lehrte, indem er Mose und die Propheten verwendete. Die klarste Offenbarung, die irgendeiner der Propheten über dieses Thema hatte, wurde Jesaja gegeben. Die meisten Christen kennen und schätzen Jesaja 53. Unzählige Menschen haben, wie der äthiopische Junak in Apostelgeschichte 8, Christus durch diese Schriftstelle gefunden und sind in den neuen Bund eingetreten. Millionen von Menschen sind von ihrem Krankenbett oder Totenbett aufgestanden, indem sie Vers 5 dieses Kapitels in Anspruch nahmen, welcher sagt: Aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat, die Strafe, uns zum Frieden, lag auf ihm, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Unglücklicherweise werden viele Abschnitte der Bibel aufgrund der Aufteilung der Kapitel und Verse missverstanden. Diese Aufteilungen wurden nicht von den ursprünglichen Schreibern oder Gott vorgenommen, sondern von den Männern, welche die Handschriften übersetzten. Sie machten das, damit wir Bezugspunkte haben und die Dinge leichter finden können. Oft gibt es Absätze, wo keine hingehören. Wir müssen uns alles in der Schrift im richtigen Kontext ansehen, gemäß einer der wichtigsten Regeln der Bibelauslegung. Es ist sehr klar und über jede Diskussion erhaben, dass in Jesaja, Kapitel 53, vom Tod und der Kreuzigung Jesu gesprochen wird. Es beschreibt sehr bildlich und detailliert, was geschehen würde und auch geschehen ist am Kreuz. Es steht außer Diskussion, dass durch das, was am Kreuz geschehen ist, wir den neuen Bund erhalten haben. Im Kontext dieser prophetischen Offenbarung der Kreuzigung wird auch der neue Bund erwähnt. Lass uns Jesaja 54, 9-10 ansehen. Und das soll mir sein wie die Wasser Noahs, denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nimmermehr die Erde überfluten sollen, also habe ich geschworen, dass ich nimmermehr über dich zürnen noch dich schelten wolle. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Jesaja 54, 7-8. Uns wird gesagt, dass Gott sein Gesicht einen Moment verbarg. Vor wem hat er in dieser Schriftstelle sein Gesicht verborgen? Da der Kontext über die Kreuzigung spricht, ist es klar, dass er sein Gesicht vor Jesus verbarg. Gott sagt Jesus auch, dass es nach diesem kurzen Moment des Leidens und der Ablehnung einen ewigen Bund zwischen ihnen beiden geben würde, was bedeutet, dass der neue Bund zwischen Gott und Jesus ist. Ich werde dir in einem der folgenden Kapitel bald zeigen, dass dies von absoluter Wichtigkeit für dein Leben des Sieges ist. Uns wird eine bildliche Beschreibung gegeben nicht allein vom Leiden Jesu, aber auch vom Zorn Gottes, den er erfuhr, Vers 10 sagt, dass es dem Herrn gefiel, ihn zu zerschlagen, Gott hat Jesus in Qualen gebracht. In diesem Kontext sagt Gott ihm, dass er geschworen hat, dass er niemals wieder zornig auf ihn sein noch ihn zurechtweisen werde, infolge seines Friedensbundes. Wenn wir diese Bibelstelle mit Hebräer 7, 21-22 vergleichen, sehen wir, dass Gott eins derselben Worte gebraucht, das er in Jesaja 54, 9 verwendete. Dieser aber mit einem Eid durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit, um so viel mehr ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Hier sagt Gott, dass Jesus der ewige Priester und die Garantie eines besseren Bundes, nämlich des neuen Bundes, ist. In Jesaja 54 schwor Gott auch, dass es keinen Zorn mehr geben werde und dass der Bund des Friedens ewig währen wird. Wir sehen in diesen beiden Kapiteln, dass der Bund zwischen Gott und seinem Sohn gemacht wurde. Wir sehen, dass beide Parteien in einen ewigen Bund eintreten, um die Menschheit zu erlösen. Die Bedingungen des Bundes sind ganz klar vorgezeichnet. Der Sohn würde den Preis des Leidens bezahlen, indem er sein Leben für uns niederlegt, und der Vater würde das Opfer annehmen. Sein Zorn würde besänftigt sein und Gott würde Jesus den Lohn geben, und zwar die Errettung der Menschheit und eine wundervolle Braut, seine Gemeinde. Sieh dir die folgenden Verse aus Jesaja 53 an, und du wirst den neuen Bund zwischen Gott und Jesus sehen. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten seiner nicht. Doch wahrlich, unsere Krankheit trug er, und unsere Schmerzen lud er auf sich, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und geplagt, aber er wurde durchbohrt um unserer Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat, die Strafe, uns zum Frieden, lag auf ihm, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53, 3-5. An der Arbeit seiner Seele wird er sich satt sehen, durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, und ihre Schulden wird er auf sich nehmen. Darum will ich ihm unter den Großen seinen Anteil geben, und er soll Starke zum Raube erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tode preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Jesaja 53, 11-12. Jesus wurde nicht am Kreuz getötet, er hat sein Leben freiwillig niedergelegt und ist so in diesen Bund mit seinem Vater eingetreten. Es war der Plan eines überwältigend liebenden Gottes, welcher seit Urzeiten verborgen war und jetzt durch den Heiligen Geist offenbart worden ist. Bitte begrenze den Tod Jesu am Kreuz nicht nur auf die Vergebung der Sünden und die Heilung deines Körpers. Erinnere dich immer daran, dass er die Besiegelung eines ewigen Bundes zwischen Gott und Jesus Christus war. Ein letztes Argument. Das Argument bleibt, dass der Prophet Jeremia sagt, dass der neue Bund zwischen Gott und Israel sein wird. Die Schreiber des Neuen Testaments sahen Jesus als das neue Israel. Ich werde euch drei Verse zeigen, die beweisen, dass im Neuen Testament Israel symbolisch für Jesus steht. Die erste Schriftstelle ist in 2. Mösfir. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn, darum sage ich dir, lasse meinen Sohn gehen, dass er mir diene, wirst du dich aber weigern, ihn ziehen zu lassen, siehe, so will ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn erwürgen. 2. Mose 4, 22 bis 23. Wenn ich dich fragen würde, wen nennt Gott hier seinen Sohn, würdest du zweifellos sagen, Israel, die Antwort ist richtig. Gott rief Israel aus Ägypten und sagte Pharao, dass er sie ziehen lassen muss. Er nannte Israel seinen Sohn. Lass uns die zweite Schriftstelle bei dem Propheten Hosea 11, 1 anschauen. Als Israel jung war, liebte ich ihn, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Nun lass uns denselben Test wiederholen. Ich werde dich fragen, über wen spricht Gott hier durch den Mund des Propheten Hosea? Kein Zweifel, deine Antwort wäre wieder, Israel. Diesmal würde ich sagen, bist du sicher, dass Gott über Israel spricht? Es klingt wie eine wortwörtliche Wiederholung von dem, was in 2. Mose 4, 22 bis 23 geschehen ist, als er von Israel sprach. Gott nannte Israel sein Kind und seinen Sohn und rief ihn heraus aus Ägypten. Lass uns das verbinden mit der dritten Schriftstelle aus Matthäus 2, 14 bis 15. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts und entwich nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tode des Herods, auf das erfüllt würde, was vom Herrn durch den Propheten gesagt ist, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Was meinte Matthäus, als er Hosea zitierte und sagte, dass Jesus diese Schriftstelle erfüllte? Er sagte ganz klar, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, aber Hosea fügt hinzu, dass Israel dieser Sohn war. Hier sehen wir, wie die Puzzleteile wieder zusammenpassen und das Geheimnis offenbart wird. Jesus wurde hier prophetisch und symbolisch als Israel verstanden. Das ist mein letztes Argument dafür, dass der neue Bund, von dem Jeremia sagt, dass er zwischen Gott und Israel ist, zwischen Jesus und Gott ist, da Jesus Israel repräsentiert.